Früh am Sonntagmorgen waren Victoria und Mary Ann aufgestanden, hatten sich schnell gewaschen und ihre Haare zu Zöpfen geflochten, um dann rasch mit ihren Fahrrädern in den Ort zu fahren. Mary Ann beneidete ihre Freundin etwas, weil sie lange blonde Haare hatte, während ihre eher dunkel und etwas kraus waren. Aber dafür war ihre Nase zierlicher und ihr strahlendes Lächeln steckte jeden an. So auch den alten Krämer, der auf einer Leiter stehend sein Ladenschild etwas ausbesserte, dann aber belustigt den fröhlichen Mädchen hinterhersah. Seit den schrecklichen Vorfällen um Mrs. Bingle besuchten sie den alten Gärtner Jack Horowitz, der ihnen bei dem Rätsel um die mürrische Lehrerin geholfen hatte, fast täglich. Mit seinen grauen Haaren und dem Kinnbart wirkte er fast wie ein Ziegenbock auf sie, hatten sie scherzhaft festgestellt. Guten Morgen, Mädchen. Guten Morgen, Mr. Horowitz. Guten Morgen. Dann kommt mal rein. So ein schönes Wetter. Bestimmt habt ihr den Sonnenschein mitgebracht. Ja, extra für Sie, Mr. Horowitz. Vielleicht bekommen wir noch einige schöne Tage, bevor der Herbst den Sommer verscheucht. Setzt euch, Mädchen. Seht mal, Mrs. Dunn hat mir einige Bagels vorbeigebracht. Ich glaube, sie hat ein Auge auf mich geworfen. Das ist aber nett. Die sehen richtig appetitlich aus. Dann greift mal zu, Mädchen. Gerne. Hieß es nicht, heute sollte auch die junge Lehrerin eintreffen, die nun Mrs. Bingle ersetzt? Ja, Mrs. Johnson sagte vor ein paar Tagen, dass sie an diesem Wochenende wohl ankommen soll. Schließlich sind am Montag auch wieder alle Schülerinnen aus den Ferien zurück. Oh, dann heißt es wieder lernen. Hoffentlich ist Mrs. Walsh nett. Ich bin schon so gespannt auf sie. Na, so eine Schreckschraube wie Mrs. Bingle wird sie ja wohl nicht sein. Na, na, Victoria. Aber leiden konnte ich diese Frau auch nie. Auch wenn ich ihr so ein Ende nicht gewünscht hätte. Oh, es hat geklappt. Wer mag das sein? Ach, das wollte ich euch noch erzählen. Würdest du bitte einmal die Tür öffnen, Victoria? Natürlich, Mr. Horowitz. Oh, guten Morgen, Miss. Ich dachte eigentlich, das wäre das Haus von Mr. Horowitz. Ja. Das ist richtig. Ja, ich... Komm doch rein, Ben! Danke, Mr. Horowitz. Darf ich vorstellen? Das ist Ben O'Leary, der Sohn meines alten Freundes John. Guten Morgen. Und diese beiden reizenden Damen sind Mary Ann Murphy und Victoria Hayes. Guten Morgen, Mr. O'Leary. Möchten Sie auch eine Tasse Tee? Danke. Da sage ich nicht nein. Setz dich, Ben. Ihr müsst wissen, dass Ben mir ab jetzt zur Hand gehen wird. Und er wird alles übers Gärtnern bei mir erlernen. Ja, und ich werde auch noch von Mr. Bradley eingearbeitet. Von Mr. Bradley? Der hat einen lustigen Dialekt. Ich muss immer lachen, wenn ich ihn höre. Ich glaube, er ist aus der Schweiz oder aus Deutschland eingewandert. Aus Deutschland. Eigentlich heißt er Brandauer, doch er hat sich damals umbenannt. Aha. Der alte Bradley will aber das Pensionat zum Ende des Jahres verlassen. Er geht zurück nach Sachsen, hat doch das Haus seiner Eltern geerbt. Darum wird Ben nun nicht nur als Gärtner, sondern auch als Hausmeister übernommen, bis eine andere Lösung gefunden wurde. Und Sie haben uns gar nichts davon erzählt, Mr. Horowitz. Stimmt. Verzeiht ihr einem alten Mann? Ist ja nicht schlimm. Ich kenne Bens Vater schon sehr lange, müsst ihr wissen. Als ich damals aus Polen kam und ziemlich verloren mit meinem Koffer am Hafen saß, war er es, der mich ansprach und sogar ein Stück mit seinem Pferdewagen mitnahm. Daraus entwickelte sich dann eine Freundschaft. Eine besondere Freundschaft, die nun schon seit fast einem halben Jahrhundert anhält. Mein Vater spricht sehr oft über Sie, Mr. Horowitz. Ja, und er kam sofort, als er von dem Tod meiner Frau hörte. Er war an meiner Seite, als Ava beerdigt wurde. Das rechne ich ihm hoch an. Es ist schön, wenn man solche Freunde hat. Ein wahres Wort. Wie war die Reise, Ben? Sehr anstrengend? Du musst müde sein. Schon. Ich war die ganze Nacht unterwegs. Aber nun, in der Gesellschaft dieser reizenden Damen, sind die Strapazen fast vergessen. Ein Charmeur. Ganz wie der Vater. Aber wollt ihr euch nicht duzen? Ihr seid ja so ziemlich in einem Alter. Hier auf dem Land geht das doch nicht so förmlich zu wie in der Stadt. Gern. Also, ich bin Ben. Victoria. Und ich heiße Mary Ann. Leider müssen wir uns auch bald schon wieder verabschieden. Wir wollen unsere Freundin Emma vom Bahnhof abholen. Oh, das ist aber schade. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt öfter. Ganz bestimmt. Der Unterricht beginnt in der nächsten Woche. Dann können wir leider nur noch sonntags zum Frühstücken kommen. Aber nachmittags zum Tee gerne. Das will ich doch auch hoffen. Ich genieße unsere Gespräche sehr. Und nun decke ich eben für eine Person mehr, wenn unser Ben es wünscht. Sehr gern, Mr. Horowitz.